a one, a two, a three, a four, a five, a two, a five, a four, a five, a one, a three, a two, a five, a four, a three, a two, a one. Mein Name ist Simon und ich habe heute Morgen verschlafen. Arsch! Scheiße! Scheiße! Was ist denn nun los? Ja. Dann brauche ich aber noch einen Namen. Einen Namen, der sowohl Eleganz meiner Persönlichkeit widerspiegelt, als auch gleichzeitig Angst und Schrecken verbreitet. Overcharge! Ist der perfekte Name. Du bist gefühlte 80 Jahre alt im Kopf. Jetzt kommt virtuell Scheiße. Apropos Dämonen aus dem Locus. Ein Arsch! Obstruction detected. Composition. Titanium alloy supplemented by photonic resonance barrier. Probability of mission hindrance. 0%. Test, Podcast, Test, irgendwie. Ihr kriegt mich niemals lebend. Jedes Jahr ein neues Need for Speed und FIFA. Ist ja auch ja, super. Genau, genau das, was wir brauchen. Gute Idee. Bolzen, will Bolzen. Und auch, ja, gewalttätig und so Zeug. Man nennt mich nicht umsonst die Mauer. Krebs, Krebs, Krebs, Krebs. Wo ist mein Schnuffeltuch? You know, I don't think of myself as being afraid of heights, but look at this. It's deep. Hey, Lewis. You look like shit. Crouch! Ah! Crouch! You are just a weird-ass little cockroach that shocks people. Like some kind of shock roach. Crouch! Do not do it! Do not even think about doing it! Do not even think about not doing it! Crouch! Bonk, bonk, bonk, boink! Bonk, bonk, bonk, crouch! Hello, Fräuleins! Grass grows, birds fly, sun shines, and brother... I punch! Crouch! This is getting awkward. Zurück zur gewohnten Seriosität. Das rafft der Casual Depp bestimmt nicht. Ja, aber wenn du eine Kreuzung und Massencrash verursacht, kommt kein Bulle und sagt, oh, das war aber geil, du hast den Multiplikator gekriegt, genau. Alter.